Hallo und herzlich willkommen zum Noir-Radio mitten im Spektrum und wie angekündigt heute UK Garage. Und es ist schon was vorbereitet. Was haben wir denn am Start zum Anfang, Robert? Wir haben hier eine Boggled-Platte, No Name, keine Ahnung. Ich spiele sie jetzt ab. Ja, spiel sie mal ab. Ja, heute UK Garage. Genau, wie angekündigt und versprochen, heute UK Garage. Und ihr habt schon einen kleinen Einstieg gehört. Robert, kannst du sagen, was das für ein Track ist, beziehungsweise von welchem Künstler der Track war? Nein, das kann ich gar nicht so genau sagen. Es steht nur Boggled drauf. Das ist so eine No-Name-Platte ohne Etikett, einfach nur auch schon weiß. Ein bisschen älter. Auch schon ziemlich alt. Die hat mir einen Kumpel geschenkt. Ich weiß auch gar nicht, woher die ist. Okay, ja, super Tune auf jeden Fall. Ja, scheint irgendein Remix zu sein. Ja. Ja, heute auch live. Das ist auch das erste Mal jetzt. Eine Neuheit. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem kleinen Classics-Mix zum Thema UK Garage. Genau, später mehr Einzelheiten, wie immer gewohnt. What's this? Ja, das war jetzt der UK Garage Classic Mix. Und wenn man etwas vertrauter damit ist, dann würde man sich erstmal jetzt was anderes vorstellen unter UK Garage. Das ist unsere eigene Vorlieben an dem Sound, würde ich mal sagen. Also originaler UK Garage ist um einiges poppiger und um einiges massentauglicher, würde ich es mal sagen. Das stimmt, die ganzen hochgepitchten Frauenstimmen, die finde genau, ich auch die immer hatten, furchtbar. Die hatten wir jetzt zum Beispiel gar nicht so wirklich dabei. Die haben wir absichtlich rausgelassen. Genau, die kommen nicht rein. Und nicht, weil es Frauen sind, sondern weil es nervig klingt. Genau, das ist eine super poplastige Musik, die halt einfach die Massen anregt. Aber eben auch gar nicht so lange, habe ich gelesen. Also dieser UK Garage-Wahn soll wohl ziemlich schnell wieder verschwunden sein. Er hat sich dann einfach aufgedröselt in verschiedene Untergruppierungen. Und aber fangen wir doch vielleicht erstmal bei den Anfängen an. Ich würde sagen, wir fangen erstmal bei Null an, genau. Und zwar der Grundstein war die Paradise Garage in New York. Ein Club, der hauptsächlich Disco und House gespielt hat, von 76 bis 87. Und da gibt es den Resident Larry Levin, von dem habt ihr auch einen Track gehört, ganz am Anfang. Das ist geht schon eher mehr in die ruhigere House-Richtung. Und später wurde halt aus diesem House eine sehr abgehackte, groovige Art, des Hauses. Ja, das ist durch Todd Edwards vorangetrieben worden. Der hat den Sound der Garage, wie sie auch genannt wurde, adaptiert und hat Samples geschnitten, zusammengefügt. Ja, und das ist dann übergeschwappt nach UK. Und da hat ein gewisser DJ Easy einen Todd Edwards Track leicht schneller gepitcht, in einem Club gespielt. Und das ging durch die Decke. Das ging durch die Decke. Genau, also um das auch nochmal zu differenzieren, also es gibt natürlich US Garage und UK Garage. Für uns ist es der UK Garage, der uns gecatcht hat, würde ich sagen. Ja, um den es sich heute dreht zumindest. Um den es sich heute dreht. Es gibt immer noch Garage ist Garage. Und Garage ist auch ein weitläufiger Begriff. Genau, wie alles. Wie alle Genren. Deswegen machen wir auch diese Sendung, um euch ein bisschen aufzuklären. Und die Anfänge, wie gesagt, in New York. Dann hast du es gerade erwähnt, Paul, in Greenwich. Ja, den Ort habe ich noch nicht erwähnt. Das war der Club in Greenwich, oder? Wo DJ Easy gespielt hat. Ja. Und natürlich muss man das auch nochmal erwähnen, dass die UK Garage Sachen natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Wie seht ihr das? Was ist für euch der Unterschied? Zwischen was? Zwischen US und UK Garage. Naja, bei UK Garage habe ich eher das Gefühl, es basiert alles mehr auf so kleinen Sound-Samples, die irgendwo rausgecuttet wurden und zusammengefügt wurden. Und ja, das macht es irgendwie aus. Es hat viele verschiedene rhythmische Elemente, die zum Teil auch gegeneinander arbeiten, auf einen klaren Vierviertel, auf eine klare Vierviertel-Percussion. Sehr rhythmisch auf jeden Fall, UK Garage. Während US Garage vielleicht etwas souliger, Disco-mäßiger klingt. Also in den US Garage Tracks hast du oft genau diese Frauenstimme oder sehr viele Vocals, die quasi ein ganzes Lied singen. Also es sind ja keine gechoppten oder abgeschnittenen Vocals, die genutzt werden, sondern meistens sind es ja durchgehender Gesang mit Features von Sängern zum Beispiel. Also was meinst du, Robert, was ist für dich der Unterschied? Es ist ja subjektiv, so deswegen. Um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt nicht, welcher von den Interpreten, die ich so kenne, aus der Richtung aus Amerika kommt oder England. Für mich überschneidet sich das ziemlich, ehrlich gesagt. Ja, es lässt sich auch nicht genau definieren. Aber was das für mich vielleicht wirklich Prägende ist an der Musikrichtung, ist dieser Breakbeat, diese Drum-and-Bass-artige Drum, die da so dezent draufgelegt ist. Dieser Drumloop, dieser weltbekannte, der in sehr vielen Drum-and-Bass-Tracks und Jungle-Tracks verwendet wird, das Sample, was von einem originalen analogen Schlagzeug stammt, sozusagen. Dieser Breakbeat, ich glaube, der heißt Amen Break oder so. Ja. Das ist euer. Aber darum geht's ein andermal. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der wird ja auch verwendet in der Richtung viel. Und ja. Aber ich habe noch mal eine Frage zu diesem Garage. Ihr habt vorhin das angesprochen. Ja. Die Paradise Garage. Genau. Was ist das genau? Warum Garage? Garage? Ja, warum Garage oder Raj? Naja, das war ein Schwulenclub in New York und die haben offenbar sehr angesagte Musik gespielt. Und die Musik, die dort gespielt wurde, beziehungsweise dort veröffentlicht wurde, die wurde als Garage bezeichnet. The Garage Sound. Ja, und das ist das letztendlich, was irgendwie transportiert wurde, es was war, wir gerade gehört haben von war, diesem Sound. Es war auch der erste Club, der etwas länger auf hatte als die Clubs zu der Zeit oder Diskotheken. Und zwar, weil sie keine alkoholischen Getränke verkauft haben, durften sie nach der Gesetzeslage von den 70er und 80ern, durften sie dann wahrscheinlich ein paar Stündchen länger aufmachen. Und da kam der Erfolg. Die allgemeine Ausgangssperre nachts, die für die Bevölkerung der Städte geherrscht hat. Genau, die galt nicht mehr, weil sie nicht ausgeschenkt haben als Kneipe oder als Bar, was auch immer. Und daher kam auch der Erfolg. Quasi, dass wirklich lange gefeiert werden konnte. Und vor allem in dem Club auch die Musik im Vordergrund stand. Und der Spaß. So, ich würde sagen, wir hören erstmal noch einen Track. Ja, wir können ja mal die Tracks auspacken, die uns so gefallen, wo wir Elemente wiederfinden von UK Garage. Das ist jetzt ein Track von XXYYXX. Zu dem Zeitpunkt, wo der Track entstanden ist, war der 16. Poison made. Das war Keaton / Demon mit der Doc EP. Ja, was würdest du sagen, Paul? In welches Schema passt das rein? Was ist das für dich? Mehr Haus, mehr Garage? Beziehungsweise, was war so besonders an dem Track? Tja, es ist schwierig zu sagen. Also zum einen hat man diese Vocal Samples, diese kleinen, die immer wieder eingespielt werden. Das sind für mich auf jeden Fall Elemente, die ich so wiedererkenne. Oder auch dieses Breakbeat-artige. Man hat wie so einen zerstückelten Drumloop, der auf 4/4 getrimmt ist. Das hört sich eigenartig gut an. Das war auch der Anfang vom Ganzen. Also die Hausplatten, Hausrecords gechoppt und in gestückelten Samples wieder neu aufgelegt und neu arrangiert als Track. Und ich würde sagen, der Garage-Sound basiert sehr auf polyrhythmischen Elementen. Das hört man in den ganzen Tracks, die wir jetzt gehört haben, hört man viel Akkorde und Melodien, die als Groove gespielt werden, so dass das wie Percussion klingt quasi. Ja. Findet ihr das auch? Also ich höre das bei jedem UK Garage raus, dass viel mit Akkorden quasi unterschiedlicher Samples gespielt wird. Ja. Mit dem Rhythmen. Beat und Melodie für sich wären nicht vollständig, aber zusammen verschmelzen sie. Ja, der Friedel hat auf jeden Fall recht. Kann ich dir 1:1 zustimmen. 4/4-Takt, Breakbeat, Offbeat, es ist auch nicht immer 4/4, muss man noch vielleicht dazu sagen. Es sind auch manchmal 8/4, in der sich eine gewisse Anordnung von Percussion-Lines wiederholt. So dass es dann wirklich, wie auch Paul schon sagte, erstmal unrhythmisch klingt, aber im Großen Ganzen dann wieder rhythmisch wird. Im Großen Ganzen meine ich jetzt die 2 Takte. Ja. Das ist wahrscheinlich dann auch einfach nötig, um den Groove, den Swing sozusagen hinzukriegen mit den 8/4 oder 3/4. Das ist halt einfach aus dem Mainstream 4/4-Takt rausrückt und nicht alles gleich klingt. Ich habe noch eine Platte gefunden, die auch mal aus einer riesigen Sammlung stammte, die wir zu einem Plattenspielerkauf dazu bekommen haben. Und leider haben wir da schon viel aussortiert. Es war sehr viel Müll dabei, sehr viel EDM-Müll. Und das war eine, die mir auch noch irgendwie ganz gut gefallen hat und die passt super rein. Das ist Moodlex mit Just One Look Remixes. 3 Remixes auf einer Platte. Rolling business, well, fast and nice. Nichtsdestotrotz haben es natürlich auch Elemente von UK Garage in den Mainstream geschafft. Ein gutes Beispiel dafür sind die Gorillaz. Und zwar ein Remix, den sie auf einem Album veröffentlicht haben. Die Left Hand Suzuki Method von den Gorillaz. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on. ja, nochmal zur Wiederholung, die Gorillaz, durchaus sehr poppige Musik. Das war ja, habe ich ja nicht bestritten, dass das durch die Decke gegangen ist, auf jeden Fall, der Garage Sound. Ja. Ist ja auch sehr dazu einladend, auf jeden Fall, würde ich behaupten. Zum Tanzen? Ja, oder zum Hören einfach. Ja. Sehr angenehm, auch zum Hören nebenbei, denke ich. Es ist sehr massentauglich. Ja, die Gorillaz sind schon bekannt, ja. Aber ich mag die Gorillaz sehr, auch wenn sie ich auch. Sehr bekannt sind. Absolut, sonst hätte ich den Track auch nicht gespielt. Das wäre ja auch Quatsch, Künstler nicht zu mögen, weil sie bekannt sind. Das stimmt allerdings. Es ist ja einem Künstler sehr vergönnt, wenn er durchstartet mit seiner Musik und es gute Musik ist. Und es gute Musik ist. Und es gute Musik ist, ja, genau, das ist der Punkt. Wir sind auch schon wieder am Ende jetzt und ihr werdet gleich noch einen kleinen Ausspielertrack hören und ihr hört uns jeden dritten Mittwoch im Monat auf Coloradio. Ja, ihr habt Noah Radio auf Coloradio gehört, mitten im Spektrum. Genau, nächste Sendung, Magazinsendung wieder. Ja, ich gehe davon aus. Magazin-Sendung. Wir zeigen euch ein paar neue Platten-Tracks, die wir gebastelt haben. Neuheiten in der Clubkultur und was in Dresden so abgeht. Was uns gut gefällt. Alles. Wir spielen alles. Und jetzt verabschieden wir uns mit Satisfaction von Rainer Trübi Trio. Ciao, macht's gut. Tschaußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Heimklang. Die Live-Musikstunde im Coloradio, präsentiert vom Jazzkollektiv Dresden und dem Arche Nova Initiative für Menschen in Not e.V. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch herzlich zu einer Sondersendung des Heimklang im Coloradio. Für die Antagonisten unter euch soll ich noch sagen, dass das auf 98,4 und 99,3 Megahertz stattfindet. Wir senden heute live aus dem Studio 1 der Musikhochschule Dresden. Es spielt das Jazzkollektiv Dresden, ein Zusammenschluss junger, frei improvisierender Musiker aus Dresden, die frei improvisierte Musik fördern wollen in unserer Elbmetropole und alle jazzverwandte Musik, was auch immer das heißt. Damit ist es zum Glück wie mit den Sternen am Himmel und den Schmetterlingen im Urwald, die existieren auch schon. Man kann sich an ihnen freuen, bevor sie einen Namen haben. Freuen am Jazzkollektiv könnt ihr euch in regelmäßigen Sessions in der Blauen Fabrik, im Hall of Fame oder im Jazzclub Tonne. Und eine Sache, die den Leuten hier besonders am Herzen liegt, ist auch der Austausch mit Musikern aus anderen Städten, mit anderen Kollektiven. Deswegen sind heute auch Freunde vom Jazzkollektiv Leipzig dabei, Kontakt zum Freifeld in Wien besteht. Jetzt gibt es erstmal Musik, frei improvisierte Musik. Und wen ihr da spielen hört, erfahrt ihr dann später. Bühne frei. Thank you. Thank you.